Nein, das kommt nicht Flo. Flüssig oder fest kommt die Seife aufgetischt sauber. Bleibt dir nicht bau, such Maurer. Gelbe Seiten sind ein Witz, ein Haufen Mist. Wir leben in einer Welt voll Scheiße, doch wir haben unser Augenlicht. Wir verschleiern es wie Geister und pfeifen drauf wie ein Taugenichts. In unseren Venen fließt seit der Genesis, Welt voll ist Gold. Ja, ich bin der, der die Mauer zerbricht. Wir haben Gold in den Adern, doch bewegen uns mit diesen Geschenken auf Holzfahrten. Lassen uns zu medialen Apparaten ziehen, etablieren die uns Werte vor Waffen zum Fraß oder von radikalen Massen ziehen wie ein Fass, wie auf dem Ballerwagen ziehst. Du kannst dein Leben verschwenden, bitte tu mir den Gefallen. Wenn du dort, wo du nicht bist, ist mehr Platz für uns alle. Ich leb von dir wie ein arbeitsloser Banker, keiner heilt effektiv. Krebserkrankte leiden, wir haben alle unsere besseren einsatzbereiten Kampfjets und Drohnen für den Krieg um Rohöltankerweise. Und unsere Kerne, Kinder lernen den Regenwald im Reagenzglas zu mischen. Ich lebe in der Wellenlänge, früher ein Kind mit ner Bommelmütze. Heute Fritten essen aus den McDonalds-Tüten. Lebe das Leben in vollen Zügen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Keks. Stellt dir vor, es geht, aber keiner kriegt's hin, ey. Es nagt an mir, es paralysiert. Noch ein paar Bier und mich magnetisiert's. Was ihr da tapeziert, Konfliktlösung wird ja groß geschrieben, denn die Kopfnicker haben Kostenspiele zwischen Rostock und Bosse. Früher als Kid an dem Rotz schniefen, heute trinke ich aus McDonalds Tüten. Punk ist hier keine Religion, wir rasten hier für die Kost und Gluschi sind trotzig und schief, trotz der Politik. Und wenn das Kiosk schließt, schließe ich, schieße gerne in die Luft, lerne ich Regream for a Dream. Es gibt so viele Schönheit in den Straßen dieser Stadt. Hier fängst du Momente aus Leben ein. Sie dringen ein wie Kometen in die Umlaufbahn von Planeten ein. Wie die Gegenscheinlichkeit von gewissen Parallelen erkenne ich inzwischen zerrissenen Poster-Tapeten, kleisterbeklebten Werbeflächen des Großstadtgeflechts in gewissen Wohngegenden. Doch das alles kostet Geld wie ein Kinobesuch, so wie Lose und Nieten wie ein Konzert deiner Lieblingsband oder gezielt auf Schießbudenrosen zu schießen. Oh, springt der Diva heute was nach Hause, eine Schießbudenrose. Nur eins gibt's hier kostenlos, das Leid mancher Menschen, die Einsamkeit sie erleben. Da bleibt ein Mahlstein, reibt sich genauso ab, gleich wie Straßenkreiden. Zurück bleibt der Staub, den du Tag für Tag einatmest. Den Staub, den du Tag für Tag einatmest. Bleib es dir ein, für immer ein Kid mit ner Bommelmütze. Heute Fritten essen aus McDonalds Tüten. Lebe das Leben in vollen Zügen, wo ein Wille ist es auch ein Keks. Stell dir vor, es geht, aber keiner kriegt's hin, ey. Konfliktlösung wird hier groß geschrieben, denn die Kopfnicker haben Kostenspiele zwischen Rostock und Bosnien. Früher ein Kid am Rotz schniefen, heute trink ich aus den McDonalds Tüten. Punk ist keine Religion, wir rasten hier für Gost und Verschie. Wir sind trotzig und schief, trotz der Politik, und wenn das Kiosk schließt, werde ich Kolumnist und zeichne und zeichne und zeichne und schreibe, schreibe Bullshit auf wie ein Kolumnist. Hol die Dudes aufs Haus. Ich klebe Plastikstrahlen nach auf dem leeren Rummelplatz. Ich hab dich doch so gern wie einen Herzinfarkt. Mit ein paar Luftgewehrshots, ne wunde Kerze entfacht. Fühl mich super krass und wach, weil du hergefunden hast. Du hast einen Sekundenschlaf zu einem Funeral gemacht. Mit dir eine Tüte, kandierte Mandeln und Zuckerwattengeschmack. Und dieser durchgebrannte Takt ist nur ein Teil von unserem Pakt. Eins, wir schließen Titanic ein wie Backeis. Und bald schreiben wir uns Free Hack Hardlines. Um uns sind weit zu entsiffen, Fresh Blasen zu den Verschweigen. Bleibt uns zuwider, das gut zu leiten, nur um uns gleiches Schema wieder zu zerstreiten. Nein, ich kann es nicht begreifen, geh mal weiter, lass mich leiden. Hab mich gerade hingelegt, bin auf kleinen Gebirgsbahngleisen. Und der Nachtbus fährt wieder, ich verpasse ihn absichtlich. Will mich noch ein bisschen hinreißen, hier sein, um mich an dir zu vergiften. Licht einstweilen mitnehmen, aus dem Themen voller Prioritäten. Doch das alles kostet Geld. Doch das alles kostet Geld. Doch das alles kostet Geld. Doch das alles kostet Geld. Noch das alles kostet Geld, so wie Kinobesuche. Wie los denn Nieten wie ein Konzert deiner Lieblingsband oder gezielt auf Schießbuden, Rosen schießend. Nur eins gibt dir kostenlos, es ist das Leid mancher Menschen. Die Einsamkeit, ihr Leben bleibt ein Mahlstein. Reibt dich genauso ab wie Straßenkreiden. Zurück bleibt der Staub, den du Tag für Tag einatmest. Wenn du dir einen verleibst, wenn du ihn einatmest.